Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dialekten-Podcasts und dieses Mal wird Geschichte geschrieben. Nein, leider nicht. Oder wer weiß, auf jeden Fall. Es ist was Lustiges passiert und zwar, ich habe ja nie über deutsche Bands gesprochen, denn ich spreche ja, wenn ich über Bands überhaupt rede, dann rede ich über Bands, die ihr nicht kennt. Diese hier müsste euch aber wohl oder übel bekannt sein. Und zwar, es ist eine der meiner Meinung nach bekanntesten deutschsprachigen Hamburger Schule Independent Pop Bands Deutschlands überhaupt. Und zwar die Sterne. Und zwar diese Musikgruppe, die aus Hamburg kommt. Wieso sollte ich die eigentlich vorstellen, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Also erstmal, ich werde nicht sehr viel über die Gruppe reden, ich werde aber einen Link auf Wikipedia stellen, denn da habt ihr eigentlich die ganzen Daten und es wäre jetzt eigentlich blöd, dass ich euch das einfach mal vorlese. Ich meine, ihr könnt lesen, der Artikel ist sogar auf Deutsch. Gibt auch auf Englisch, ich sollte ihn mal auf Bosnisch und Französisch übersetzen. Und wenn ich mal demnächst Zeit habe, mache ich das vielleicht auch. Denn es ist wirklich eine meiner Lieblingsbands aus Deutschland. Die gibt es seit 92 und ich höre die seit 92. Und zwar dank André, einem sehr, sehr guten Freund, der mich auf die aufmerksam gemacht hat. Nicht nur auf die, auch auf Blumfeld, auf Tokotronic, auf Tonsteinscherben, auf... Also so ganz, ganz viele und andere Bands, denn irgendwie war ich da noch sehr jung und habe, mein Musikgeschmack bewegte sich eher so in Richtung Teenager. Und als Teenager hört man nicht wirklich die Sterne. Also wenn ich sage Teenager, meine ich dann so 12, 13 Jahre. Dann braucht man aber einen Freund, der schon ein bisschen älter ist, sagen wir mal 2, 3 Jahre. Und der bringt euch dann da drauf und dann seid ihr der coolste Teenager in der Schule, auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei den Sternen und bei Jan aus dem Management, genau, der mir das Ja-Wort gegeben hat, der mir gesagt hat, dass ich die Gruppe vorstellen kann und was noch viel, viel besser ist, seit einiger Zeit denke ich darüber, eine neue Rubrik hier in diesen Podcast einzubasteln. Und zwar, die Rubrik sollte Wutanfall heißen. Und zwar, wieso Wutanfall? Weil manchmal gibt es Sachen, die mich stressen und nerven. Und das muss dann irgendwo raus. Und das Beste ist, wenn man halt eben drüber redet. Das verlangt aber nach einer eigenen Rubrik mit einem kleinen Intro. Und das Intro, liebe Leute, wird auch von den Sternen sein. Und das finde ich total cool. Also danke, danke, danke, liebe Sterne und lieber Jan, dafür, dass ich ungefähr 10 bis 15 Sekunden eines meiner Lieblingslieder von euch benutzen darf, um dieses Intro einzuläuten. Und zwar, es ist das Lied Hau drauf und hau ab von dem Album. Heißt das Album? Wie heißt das auf Deutsch? Von dem Album, genau. Ja, das Wort war da, nur der Dialekt störte wieder mal. Das Weltall ist zu weit und der Rest ist schon verteilt. Finde ich cool als Namen. Vorhin habe ich euch ein Lied, also ein kleines Stückchen eines Liedes da abgespielt, und zwar Risikobiografie. Und das ist ja das Lustige. Als ich anfing, diesen Podcast zu machen, also bevor ich ihn anfing zu machen, habe ich mir dann so überlegt, ja, ich würde gerne einen Podcast machen und habe mich da ein bisschen informiert und brauchte dann halt eben einen Namen. Und da ich einen Dialekt habe, ist es grundsätzlich ein Dialekten-Podcast, auf jeden Fall. Ich meine, was soll es sonst sein? Aber nur Dialekten-Podcast klang ein bisschen seltsam. Dann dachte ich, muss irgendwas her. Und dann habe ich halt eben an diesem einen sonnigen Nachmittag irgendwo in den Bergen Frankreichs, saß ich da in der Sonne und überlegte und hörte meinen iPod. Und zwar, ich hörte die Sterne und das Lied Risikobiografie. Und irgendwie, ich habe keine Ahnung wieso, naja, ich habe schon ein bisschen Ahnung wieso, aber da kam mir der Name, also dieses, was ich nach dem Dialekten-Podcast immer einfüge, und zwar in der abstrakten Suche nach der Biografie. Ich habe mir dann das ganze Konzept überlegt, ich habe schon zigmal erklärt, wieso abstrakt, wieso die Suche, wieso die Biografie, aber auf jeden Fall, das Lied, das dafür verantwortlich ist, gemacht werden kann, ist die Risikobiografie. Und dahinter stehen halt eben die Sterne. Ist doch toll als Satz, oder? Naja, auf jeden Fall. Die Rubrik Wutanfall. Ja, dazu komme ich noch ganz kurz vorher. Und zwar, ich weiß nicht, für all die, die die Sterne nicht kennen, schämt euch. Ja, das wollte ich schon immer mal sagen. Also, für all die, die die Sterne nicht so verfolgen, wie ich, die haben eine super Website, die bringen auch regelmäßig Sachen raus, was so bei den Bands, insbesondere wenn die mal bekannter geworden sind, dann gibt es das nicht mehr. Die haben, wenn ich mich recht erinnere, eine Platte rausgebracht, und zwar vor etwas mehr als einem Jahr, und zwar die 24/7, und da kann man reinhören, das finde ich cool. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich stelle mal hier ganz, ganz laut und hören wir mal rein. Das mal jetzt aus. Die restlichen 45 Sekunden des Reinhörens könnt ihr auf ihrer Webseite tun. Und zwar ganz, ganz einfach www.diesterne.de. Also viel Spaß beim Reinhören. Ich finde das toll, wie die sich eigentlich entwickeln. Es gibt ja so Bands, die haben Erfolg und dann bleiben die dabei und machen halt eben immer das Gleiche. Diese Band macht das nicht, die sind von Album zu Album zwar in derselben, also quasi Stilrichtung, wobei die dann immer wieder so weiter, na, wie kann man das sagen, das deutsche Wort dafür, naja, die wird dann halt eben weitergeführt, ausgebaut, ausgeführt, nein, sie evoluieren, genau, Evolution, das war das Wort. Und ich finde das super. Es gibt noch ein Stückchen eines Liedes, das ich gerne vorstellen würde. Und zwar ein Lied, das ich gerne höre, wenn, naja, wenn ich mal, kann man down sagen? Ja, wenn ich mal down bin. Also wenn ich so schlechte Laune habe, dann ist das halt eben mein Gute-Laune-Lied. Persönlich nichts bringt. uns Nächte lang schwitzen, weil der Tag nicht so swingt. Ihr seht häufig traurig aus, schaut viel zu oft auf die Uhr. Und beklemmter als andere, gehen wir zur Akupunktur. Das ist unser, lass es sein, lass doch mal die Sonne rein. Und genieße ihren Widerschein. Und schon geht's mir besser, kann man sagen. Auf jeden Fall, also ich finde es super, was die Band macht, habe ich vielleicht schon 50 Mal gesagt. Naja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge, die aber immer noch nicht zu Ende ist, denn jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz neuen Rubrik. Nur ein guter Anfall. So, der Wutanfall. Also diese neue Rubrik, liebe Leute, wie gesagt, ist da, damit ich mich, naja, so auslassen, nein, damit ich das so aus mir rausbekomme, was mich wirklich nervt. Und ich denke, bei manchen Sachen werdet ihr dazu stimmen und außerdem lernt ihr Sachen hierbei, Sachen kennen, lernt ihr Sachen kennen. Oh Gott, mein Deutsch ist heute wirklich, wirklich schlimm. Naja, ich werde über Sachen reden, die normalerweise nicht wirklich in den Medien sind. Und keine Sorge, ich rede nicht über Sachen wie Libyen und sowas. Da habt ihr zig Kommentare im Internet und überall in den ganzen Medien darüber, ob es mich nervt oder nicht. Das, naja, das ist nicht, man kann nicht sagen, es ist nicht wichtig, aber jetzt darüber zu reden, wobei alle Leute darüber reden, ist eigentlich nur Scheiße, finde ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall, es gibt zwei Sachen heute in der Rubrik Wutanfall. Eine ist, sind Medien eigentlich. Und zwar, ich glaube, darüber habe ich mich schon ein paar Mal ausgelassen und ich hätte gern eure Meinung dazu. Und zwar, ihr könnt mir per Facebook schreiben, also ich bin Ruben Vagabund und in Klammern Fred Burg. Ihr findet mich eigentlich leicht. Und zweitens, ihr könnt mir mailen, und zwar robenvagabund@gmail.com. Also auch eine ganz einfache Adresse. Ihr könnt mir aber auch Kommentare hinterlassen auf dem Blog. Das vermisse ich ein bisschen. Überhaupt, seit es Facebook und sowas gibt, sind die Kommentarfunktionen auf Blogs total runtergegangen. Wobei ich hätte gern Kommentare auf meinem Blog. So weiß ich, dass irgendwer da mal wirklich reingeschaut hat. Naja, also wieso Medien? Und zwar, es geht darum, dass wir in den Medien eigentlich nur das, was aktuell ist, darüber berichten die Medien. Und dann ist es ein Thema für eine, zwei, drei Wochen und dann verschwindet es, so als ob es nie gegeben hat. Und zwar, ich fange jetzt mal nicht bei den großen Sachen an, so wie AIDS, sondern Schweinegrippe, Vogelpest, keine Ahnung, was für andere Grippe, Magengrippe, alle Welt ist alarmiert. Dann, genau, ich habe darüber schon mal gesprochen, weil es hat mich genervt, dass wir zwei Wochen lang über Japan bombardiert wurden. Was, also, so, das passiert in Japan, das, es ist eine Katastrophe, es ist schlimm, alle werden sterben und so weiter und so weiter. Und dann zwei Wochen später, hopp, neues Thema, Japan vergessen, so als ob nie irgendwas da passiert ist. Wie geht es den Leuten heute? Was ist eigentlich passiert? Was ist mit Fukushima passiert? Ist es abgeschaltet worden? Haben die was unternommen, um die anderen Atomkraftwerke zu schützen? Gab es neue Erdbeben? Und so weiter und so fort. Solche Fragen gibt es dann nicht. Wer das haben will, muss sich dann wirklich da reinhacken ins Internet und suchen oder jemanden von dort kennen. Und ich finde das eigentlich scheiße. Und wenn wir dann schon dabei sind, dass Medien immer das Aktuellste da preisgeben, wieso dann auch nicht halb gute Sachen, halb schlechte Sachen? Wir haben in den Medien wöchentlich eine positive Sache, alles andere ist Krieg, Zerstörung, Krankheiten, Leute, die sich gegenseitig umbringen, Leute, die sich gegenseitig vergewaltigen, nicht gegenseitig, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Und ich finde das scheiße. Man müsste gute Nachrichtenmedien haben. Und für mich, gute Nachrichten sind nicht, dass eine Fußballmannschaft da irgendwas gewonnen hat. Ich finde das toll, wie Fußball Menschen vereinen kann. Also, ich mag es nicht wirklich anschauen. Aber kann man nicht andere gute, gibt es nicht wirklich, wirklich gute Nachrichten? Irgendwie Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das nervt mich und ich würde gerne eure Meinung dazu hören. Nervt es euch denn auch? What's wrong with us? Also, naja, das war ein Wutanfall. Naja, ihr merkt schon, die Rubrik ist und wie notwendig. Mal sehen, wie lange sie aufrechterhalten wird. Auf jeden Fall, das Zweite ist, was gerade in Bosnien passiert. Und zwar, wir schreiben den 26. August 2011. Es ist nicht mal Mittag. Ja, es ist nicht mal Mittag. Und was passiert heute? Heute gibt es einen Protest. Und zwar, die Nationalgalerie von Bosnien soll geschlossen werden, da sie kein Geld haben. Liebes Parlament, liebe Präsidenten, wir haben ja mehrere, also Premierminister, liebe, wer auch immer Bosnien regieren soll, was soll der Quatsch? Ich meine, man kann doch nicht wirklich eine Nationalgalerie schließen. Nationalgalerie, das ist die Hauptgalerie eines Staates und die soll geschlossen werden, weil die kein Geld mehr haben und ihr da im Ministerium, ihr fährt Autos, die 150 Euro kosten. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer dass ich mich jetzt wirklich schäme, aus diesem Land zu stammen, wenn die Galerie wirklich geschlossen werden soll. Es gibt einen Protest heute. Ich kann leider nicht dabei sein. Ich wäre aber gerne dabei gewesen. Ich komme aber in Sarajevo ein bisschen später an. Ich werde auf jeden Fall vorbeischauen, um zu gucken, was sich da entwickelt. Und ich werde euch auch auf Laufen halten, ob die wirklich geschlossen wird. Ich hoffe nicht, aber wie gesagt, zurzeit sieht das alles hier so scheiße aus mit der Kultur. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe einen Kulturverein, also einen Verein für Kultur, wo wir ganz viele Restauratoren haben. Und es gibt ganz viel Arbeit, aber wir sollten sie dann hauptsächlich kostenlos machen, denn keine Sau will uns dafür bezahlen. In den Museen hocken Restauratoren, die Freunde von den Ministerleuten sind und die keine Ahnung haben. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe mal 2 Jahre für ein Museum geschuftet, und zwar freiwillig. Und ich habe mit dem Restaurator gearbeitet, der so viel Restaurator ist, wie ich ein Formel-1-Fahrer bin. Ich glaube, ich passe nicht mal in eine Formel 1 rein. Und der sollte nicht in ein Museum reinpassen. Auf jeden Fall, ich glaube, ihr habt verstanden, was ich hier loswerden wollte. Und ja, das tut gut. Diese Rubrik ist wirklich eine gute Idee, finde ich. Schreibt mir dazu auch, wenn ihr wollt. Also, ich hätte eigentlich gerne ein bisschen mehr Feedback. Und ich wollte noch was sagen. Genau, ich wollte mich ganz kurz an den Oliver, also Olli aus Haus 8, ich weiß nicht, für die mich von Anfang an hören, das ist, ich glaube, einer meiner ersten Hörer und die erste E-Mail habe ich von ihm bekommen und ich vermisse die Mails eigentlich, weil der schreibt eigentlich viel und bringt mich dann auch auf Ideen und auch auf Gruppen. Also wenn ihr mal Gruppen habt, wenn die aus Deutschland sind, dann bitte, falls die eine Webseite haben, wo Kontakt draufsteht, ich kann die anschreiben. Ansonsten darf ich keine deutschen Bands vorstellen, denn sonst killt mich die GEMA. Und wie gesagt, ich wurde und bin immer noch verklagt wegen verschiedenen Sachen, noch nicht wegen Copyright. Und das würde ich auch gern so beibehalten. Denn auch wenn ich eigentlich Promo für die Bands mache, müssen die Bands mir Ja sagen, also zusagen. Zusagen, genau, das war das Wort. Ansonsten riskiere ich, Stress zu haben. Und Stress hat man eigentlich immer und viel zu viel. Auf jeden Fall, man sollte nicht unbedingt noch mehr Stress hervorrufen. Also, liebe Leute, wenn ihr Ideen für Bands habt, dann her damit. Und das war es dann auch von mir und dieser ganz interessanten Folge, wo wir Geschichte geschrieben haben. Und ich verbleibe mit einem Servus an diesem ganz, ganz, ganz gewöhnlichen und normalen Tag. Es liegt genauso da, wie es gestern war. ich war die Hoffnung blind, die nur den Morgen, nicht das Grauen sah. Mein liebes Kind, ich bin die Bühne nur und nicht das Drama. Ich bin nicht wirklich die Gefahr.